Hier sind die Radiopizza am Nachmittag. Wir sind Backstage wieder. Es ist Wahnsinn. Also Backstage ist Wahnsinn. Suki ist da. Backstage ist Wahnsinn. Richtig. Und gebührenfinanziert, oh. Nee, das stimmt nicht. Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder Ärger. Das stimmt nicht. Leute, diese Veranstaltung finanziert sich ohne das. Das ist doch selbst. Hi. Na, wie geht's? Super. Wenn wir uns deinen Backstage-Raum hier erstmal anschauen. Es heilt auch ein bisschen. Aber es ist eine schöne Atmosphäre. Couches, du isst gerade. Wir haben dich unterbrochen. Es tut mir leid. Was gibt es Leckeres? Es schmeckt sehr gut. Ich ernähre, ich stärke mich mit diesem wunderbaren Essen. Ich habe mir eine Mischung gebaut aus Quiche und Gnocchi und Nudelsalat. Viele Kohlenhydrate, ein bisschen Grün und oben drauf schmeckt ganz hervorragend. Ist das noch warm? Teils. Es ist teils kalte Speise, teils warme Speise. Probier. Ich bin erkältet. Lass das. Hör auf. Okay. Suki, heute Abend zur Primetime, 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Ja, ich habe extra darum gebeten. Diesen Slot ist mir schon wichtig, dass ich dann noch meine Rituale einhalten kann. Und dann mache ich mal kurz noch eine Stunde Steuererklärung, wie jeden Freitagabend über das Jahr. Bist du ein Spießer, der jede Woche damit man am Ende nicht die große Erklärung machen muss? Na klar. Und zum Beispiel kontinuierlich, nicht wahr? Struktur, Struktur, Struktur. Was können wir heute von dir auf der Bühne erwarten? 45 Minuten Krawall, aber im besten Sinne. Und bei uns werden Mütter nur dann gefickt, wenn die auch Bock drauf haben. Also man fragt vorher. Ja, es wird natürlich alles spielerisch ausgehandelt. Apropos Krawall, ich war neulich auf dem Marsch der Frauen in Kreuzberg. Ja, das war ein Marsch, den haben 40 angekarrte Kevins aus Sachsen organisiert. Eine Frau war wohl auch dabei. Und da lief dann auf der Gegendemo, da haben sie den Lauti angefahren und da lief dann dein Song, deine Mucke. Ja, tschüss. Warst du auch da, hast du es da mitbekommen? Nee, ich war leider nicht da, ich war im Hof. Aber sehr schön, es war der Frauenmarsch der Männer. Ja, es war ein konservativer Marsch. Es ging darum, die deutschen Frauen zu beschützen. Die waren aber auch nicht da auf der Demo. Aber es waren die Kevins da. Das sind die weißen deutschen Frauen. Auch sehr schön Leila Bilge, Ex-Muslima-Kurs. Die das organisiert hat? Genau, die gerne sich auch in schwarz und goldenen Gewänder hüllt. Und die hatte Ding nämlich organisiert, den Frauenmarsch der Männer. Was machen wir gegen die, wenn die nochmal Demos anmelden? Was macht man da? Den Biomüll lange sammeln im Vorfeld, mitnehmen, kleine Portionen. Nee, natürlich dagegen halten. Also das ist ja gerade das Ding, dass sie sich so Themen rausgreifen, die entweder ganz harmlos herkommen, sowas wie Tierschutz oder so, oder emotional hochgradig aufgeladene Themen, sowas wie Todesstrafe für Kinderschänder. Kennen wir, hat uns die NPD nochmal versucht nahezubringen. Geht es natürlich immer um Kinderrechte, geht nicht darum, die Todesstrafe wieder einführen zu wollen, nein. Und auch in dem Fall geht es nicht darum, rassistische Propaganda zu spreaden und ein eingeschränktes Täterbild so zu aufzustellen, dass wir nur noch phänotypisch scannen, wer ist dunkel genug und damit für mich nur Gefahr. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht ausschließlich darum, tatsächlich Frauen zu schützen. Das ist jetzt Ironie, ne? Off. Das muss man im Radio immer, ist ja, du weißt ja, sonst fangen die wieder an den Biomüll zusammen. Du, Suki, ja. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass du auf unserem Geburtstag heute hier auftrittst, Herr Klumberle. Denn ich möchte dich gar nicht am Essen hier weiter hindern. Ich bin die Finger dabei. Ja, du bist ja erkältet, aber bis heute Abend bist du gesund. Sieht gut aus. Also du bist jetzt noch nicht blass. Makulatur, das ist alles nur übergemalt. Aber schön übergemalt hast. Aber nicht in hast du schön gemacht. Suki, 2015 ist er auf der Bühne der Columbia-Halle. Wir freuen uns, wir werden das Ganze natürlich live übertragen. Hört ihr alles im Radio. Danke, Suki, ne? Schön, danke. Tschüss.